Ich bin ja halt in Vertretung da. Und da kann ich ruhig mal einen Witz bringen, den ich mal gebracht habe. Ja? Okay. Und zwar normal ist ja out eigentlich die Manta-Witze, aber da gibt es noch ein paar gute, die kann man immer wieder hören. Zum Beispiel, wie prüft ein Manta-Fahrer, ob seine Autobatterie noch in Ordnung ist? Also grundsätzlich hat der Manta-Fahrer seine Freundin dabei, das wisst ihr ja, die ist Friseuse und so weiter. Und die hilft ihm dabei. Die muss nämlich einen Fuß in einen Eimer Wasser stellen und den anderen Fuß auf den Pluspol der Autobatterie nachschwemmen. Ist die Batterie in Ordnung? Dann glüht die Spirale. Das ist wieder eine absolute Frechheit von mir hier. Ja, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. Sommer 93 bei Radio Ladies First. Papa bringt Bier, Mama ist krank und kein Pfennig auf der Bank. Mei, oh, mei, oh, mei, ich bin heute Genie. Ja, ja, wir machen einen Sommerholiday und wir düsen den großen Teich. Disco, Disco, immer Summer in, dein Leben ist ein Zucker hinterm Deich. Liebe nur, we could repeat it from the first phrase. Zeig, was du kannst. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Maybe we could repeat it from the first phrase. Das geht, was uns kann, das geht uns gar nichts an. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we've got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to Harlem. Kenny Loggins, welcome to the Hotline, 21:09 Uhr. Nachtschwärmer, das hätte ja manchmal auch so gereizt. Ach, das bringt nichts. Ich mache mal ein Beispiel, was man nicht sein sollte. Sag mal, hat es heute Nacht geregnet? Sieh ich so aus, du Drecksack! Gereizt. Der neue Film von Jacques Boubou. Nächste Haltestelle, Mönchhofstraße. Fresse da vorne! gereizt. Ja, Herr Schmidt, nichts Ernstes. Nur eine leichte Erkältung. Was? Und dafür sitzt ihr 3 Stunden rum? Gereizt. So, jetzt haben wir 2 Eier drin, Zucker, Mehl und was kommt jetzt? Das geht nicht in Scheißdreck an! Gereizt. Morgen, Schatzi. Gereizt. Der neue Film von Jacques Poubou. Mit Sabine Lamer, Peter Platin, Jim Rickney und zum allerersten Mal Richard Vögler. Vogler, du Arschloch! Gereizt. Gereizt. So, jetzt legen wir die nächste Platte auf. Ey, du Blödmann, du hast die falsche Seite aufgelegt. Ach so, das kann einem Dichtige mal passieren. You a Dichtige? Hey Boss, ich bin Bruno Wolf. Ich brauche mehr Geld. Ich sage... Ich sage, hey. Money. Hey Boss, ich brauche mehr Money, mehr Geld. Ladies first. Radio Ladies first. Ladies first. Radio Ladies first. Radio Ladies first. Ladies first. Nur knutschen ist schöner. Das ist die neue Culture Beat. Mr. Wayne. Kurz weiter Hinweise. Musikverein Lackendorf hat als Höhepunkt am 22. Mai, am Samstag, anzubieten die Wolle Kreverneck Band. Und im Vorprogramm die Gruppe Rocksplit. Ferner, TV Albersbach Festprogramm, Freitag 21. Die jungen Klostertaler, Motto: Im Schwarzwald ist der Teufel los. Im Festzelt. Und im gleichen Festzelt bin ich ja auch am Donnerstag, am Vatertag. Und zwar abends, Einlass ab 19 Uhr in Alpersbach. Und dann bitte nicht vergessen, morgen Mittwoch, Nachtschwimmer, da präsentiert der Charlie 2000, mich, Charlie 2000, präsentiert Radio Ladies First in Tübingen zum allerersten Mal. Und zwar an der Mensa Morgenstelle. Und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn es jemand nicht findet, Schnarrenbergstraße, Parkplatz, Einfahrt Naturwissenschaftliches Institut. Ich habe nicht am Anfang auch gesucht. Wir nutzen aber, wir schildern es noch ein bisschen aus, aber trotzdem. Wir haben aber die Späßkennens aufgebaut. Wenn es dann dunkel ist, sieht man die Strahlen im Himmel. Wem es nach Tübingen zu weit ist, Föhringen, Festhalle, Föhringen bei Sulz, da ist auch was. Und am Samstag, den 22. Gosheim Festhalle, Tannheim Festhalle bei Villingen-Schwenningen und Appenweier Schwarzwaldhalle. It's a kind of magic. Die Autos von Hyundai, voller Magie. Wer noch keins gesehen hat, kommen und anschauen. Am besten beim Mai-Festival beim Autohaus Lischka in Lahr. Mai-Festival am 22. und 23. Mai mit Live-Übertragung Radio Ladies First am 22. Vielen Preisen und dem kompletten Hyundai an. Einen super Horrorstreifen wollen Sie mit mir drehen. Heute will ich's wissen. Seien Sie vernünftig. Nehmen Sie mir mal das Mikro. Please Splash, heute nehme ich ein Bad. Das ist ein Radius. Nachschauen wir schon wieder 21.27 Uhr wird's gleich. Und ich habe eigentlich noch 1000 Platten für euch. Aber zwei kommen noch. Mr. Big, danke schön, abtreten. Gestern hatte ich ja als Coverversion die Kate Bush. Jetzt habe ich eine super starke Coverversion von dem hier. Forever Young. Ja, das waren sie dann, die ersten anderthalb Stunden heute am Dienstag, den 18. Mai. Charlie grüßt euch. Tschüss.